weil du davor den Dolch im Blut erbeugt. Blut ist Gammer, Schluss vor den Eidern und die Dreckskatella. Die Bildplatine roden, Injektation voll. Voll wohlsam und klein, weil du davor den Dolch. Los für Wurat vor, los vor Wurada und dem Blog in der Vora. Wenn den Gons Gott segel rupen Juda, wenn den Gons Gott segel rupen Juda. Stop.